Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Folge 131. Wow. Ich muss mich sammeln, ja, denn jetzt geht's gleich rund mit Neuigkeiten von der CES. Und das ist wie so ein Traum, ja. Wobei, man muss sagen, so ein bisschen nachgelassen hat die CES meiner Meinung nach schon, ja. Oder wir sind einfach zu verwöhnt von den ultimativen Ankündigungen, ja, und die gab's eigentlich so jetzt nicht, ja. Und die Sachen, die vorgestellt waren, naja, es waren mehr kleine Änderungen, ja, aber die haben vielleicht große Auswirkungen, oder die haben sicher große Auswirkungen, das dürfte feststehen. Und da können wir einiges drauf erwarten, aber bevor wir jetzt weitermachen, erstmal noch kurz einen Nachtrag zu dem Thema Automobile und Android von letztens. Da hatte ich einen Hersteller ja fast vergessen, ja, fast komplett vergessen. Aber umso besser, dass diese Woche noch eine Nachricht da veröffentlicht wurde, und zwar das Ford-Entwicklerprogramm. Ford hat ja ein System, das nennt sich Ford Sync, ja, und damit kann man verschiedene Handys eben mit dem Ford-System verbinden. Nicht nur das, das ist ein recht intelligenter Assistent sozusagen im Auto, manchmal auch ein bisschen nervig. Funktioniert leider noch nicht so gut wie in den USA, weil bei uns noch die Apps fehlen für dieses Ford Sync, genau. Aber das wird sich sicherlich noch ändern. Ford Sync hat jedenfalls jetzt ein Entwicklerprogramm gemacht oder ja auf den Weg gebracht. Man kann sich da jetzt als Entwickler eintragen lassen und kann eben da Zugriff zu dem App-Link beispielsweise nehmen, um dann eben seine Applikation da besser einzubauen. Und da gibt's dann auch die entsprechenden Tools und Hilfen, die man als Entwickler benötigt. Also Ford Sync hat jetzt zum richtigen Zeitpunkt, ja, hier die Entwickler etwas in den Vordergrund gerückt. Das war noch wichtig zu sagen. Und jetzt fangen wir mal an mit den CES News, und da lasse ich mal jetzt den Markus von smartphonefan.de beginnen. So, dann Arthur auch von meiner Seite willkommen im Uncast. Zum ersten Mal, dass ich in diesem Jahr mit dabei bin, und Grund ist die Consumer Electronics Show, die CES, die ja vergangene Woche in Las Vegas stattfand. Es waren einige interessante neue Geräte natürlich mit dabei, wenn auch noch nicht ganz so viel, aber damit war auch nicht zu rechnen, weil die Smartphone- und Tablet-Messe schlechthin, das wird ja dann eigentlich der Mobile World Congress, und der findet ja erst Ende Februar statt. Da haben wir noch ein paar Tage hin, aber einige spannende Sachen gab es dann doch. Was ich vor allem interessant fand, ist, dass vor allen Dingen ein Markenhersteller ein Tablet gezeigt hat, das zum Preis auf den Markt kommt, wie man es bisher eigentlich vor allen Dingen von, ich sage es mal, von Pearl zum Beispiel kannte. Also wirklich sehr, sehr günstig. Natürlich muss man da auch dann Abstriche machen bei der Qualität. Aber ich denke mal, dass eine Firma wie Acer, und von der reden wir jetzt gerade, dann doch noch in der Lage ist, immer noch, ich sag mal, eine vernünftige, gute Qualität auch zum günstigen Preis anzubieten. Und ich muss ehrlich sagen, das sind langsam Preisregionen, wo ich sage, das ist okay für ein Tablet. 120 Euro oder 119 ganz genau. Denn man muss es mal ganz ehrlich unterm Strich sagen, einen Computer braucht man eigentlich. Ja, also auch als Privatkunde, einen Computer braucht man heute eigentlich. Ein Handy hat man heutzutage eigentlich auch, löst je nachdem sogar teilweise den Festnetzanschluss ab. Das heißt, ohne Handy gibt's auch nicht, und dann kann man auch gleich ein Smartphone nehmen, mit dem man dann auch ein bisschen mehr machen kann. Je nachdem, wofür man sich da entscheidet, ist das ja gar nicht mal teurer. Aber ein Tablet ist ein zusätzliches Gerät, ein Nice-to-Have, aber definitiv kein Must-Have-Device, finde ich zumindest. Also ein Tablet ist meiner Ansicht nach ein Gerät, das zwar schön ist, wenn man es hat, aber das braucht man nicht unbedingt. Und für ein braucht man nicht unbedingt Gerät, muss ich ehrlich sagen, sind Preiskategorien, wie wir sie beim Apple iPad kennen, wie wir sie aber auch bei Samsung Galaxy Tab kennen, also bei den großen, sage ich jetzt mal. Das sind Preiskategorien, ich sage jetzt mal zwischen 400 und 800 € ganz grob. Ja, das sind Preise, wo ich sagen muss, das kann es nicht sein für so ein zusätzliches Gerät, das man eigentlich nicht braucht. Also ich sage ganz ehrlich, für das Geld, was so ein Gerät kostet, zumindest ohne Vertrag. Ich meine, wer es dann mit Mobilfunkvertrag noch ein bisschen günstiger bekommt und den Vertrag sowieso haben will, okay, da sieht's dann wieder anders aus. Aber wenn ich vertragsfrei so ein Gerät kaufe, dann bin ich so viel los, wie ich normalerweise für meinen Urlaub ausgebe. Und da muss ich dann doch sagen, da fahre ich dann lieber in Urlaub für, wenn es sich um ein Gerät handelt, das ich nicht wirklich brauche. Also insofern muss ich sagen, fand ich das Nexus 7, das ich ja selbst auch habe, schon einen Schritt in die richtige Richtung. 199 € für die WLAN-Only-Version, 299 für die Version mit Mobilfunkschnittstelle. Das ist eigentlich okay, muss ich sagen. Aber Acer toppt das Ganze noch, hat das Iconia B1, heißt das Gerät, auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas gezeigt. 7 Zoll Tablet, 119 €, WLAN only natürlich bei dem Preis, aber ich denke mal, damit kann man leben. Man kann ja gegebenenfalls mobil mit dem Smartphone tessern oder man kauft sich so einen kleinen Mobile Hotspot und schon hat man eben die Möglichkeit, das Ganze unterwegs dann auch zu nutzen. Displayauflösung natürlich bei dem Preis nur 1024 mal 600 Pixel, kann man bei 7 Zoll, denke ich mal, aber irgendwo noch mit leben. Was ich erstaunlich finde, immerhin ein Dual-Core-Prozessor mit 1,2 Gigahertz, also gar nicht so schlecht. Und der interne Speicher natürlich nur 8 Gigabyte und das ist natürlich, ja, ich sag mal, der Rio wird sagen, das reicht völlig aus. Ich habe sowieso alles in der Cloud, aber Rio, du bist jemand, du bist hauptsächlich im Ballungsraum unterwegs. Wenn du hier in der Pampa unterwegs bist, im Spessart, da sieht's anders aus. Hier hast du nämlich UMTS von keinem einzigen Netzbetreiber, LTE auch nicht überall. Das heißt, du eierst mit GPRS oder Edge rum. Da bringen dir deine Daten in der Cloud nichts. Ne? Definitiv nichts. Also insofern, ja, also ist Cloud sicherlich für jemand, der in einer Gegend, die gut UMTS versorgt ist oder ganz und gar LTE versorgt ist, überhaupt kein Problem. Eine feine Sache, gar keine Frage. LTE wird irgendwann flächendeckend sein, aber da reden wir halt auch von einem Zeithorizont von den nächsten 3 bis 5 Jahren. Ja, und momentan bringt mir das nichts. Ich brauche momentan, wenn ich hier oder in vergleichbaren Gegenden, Taunus, Vogelsberg, etc., Odenwald unterwegs bin, brauche ich Daten auch lokal auf dem Gerät. Zumindest wenn es um Daten geht, auf die ich immer zugreifen möchte. Und das geht hier anders nicht. Android 4.1 übrigens auf dem Acer Iconia B1. Und da muss ich sagen, immerhin, da kann man eigentlich nicht meckern. Das ist eigentlich eine feine Sache. Finde ich super. 4.2 wäre natürlich schön, aber ich habe so das Gefühl, Android 4.2, das wird eine Weile dauern, bis es auf Nicht-Nexus-Geräte sozusagen kommt. Ich hatte die Tage auch mit einem Kontakt bei einem sehr großen Android-Hersteller gesprochen, der also im Prinzip schon angedeutet hat, auch neue Geräte, die auf dem Mobile World Congress Ende Februar gezeigt werden, dann ja noch lange nicht rauskommen, aber gezeigt werden. Selbst diese Geräte sollen noch mit Android 4.1X und nicht Android 4.2.1 oder später, also 4.2.2 oder was bis dahin noch immer verfügbar ist, auf den Markt kommen. Da muss ich sagen, das ist eigentlich ein schwaches Bild. Also das ist eigentlich suboptimal, weil ich habe mich mittlerweile auch mal ein bisschen intensiver mit der Tastatur von Nexus 4 und Nexus 7 beschäftigt und ich muss sagen, die ist wirklich gut. Also die ganzen Swipes und Swift-Keys dieser Welt brauche ich auf dem Nexus 4 überhaupt nicht oder auf dem Nexus 7, weil da reicht mir eigentlich die eingebaute Tastatur, die diese Features nämlich größtenteils kann. Und das funktioniert natürlich nicht, wenn die Geräte auf 4.1 verbleiben oder ganz und gar neue Geräte mit 4.1 noch rauskommen. Aber wie gesagt, Acer Iconia B1 muss ich sagen, eine feine Sache für das Geld, dass man also jetzt auch für um die 120 € von einem Markenhersteller sowas bekommt, das muss ich sagen, ist wirklich toll. Ja, fast schon ein Tablet ist auch eines der Smartphones, die Huawei oder Huawei, wie es offiziell ausgesprochen wird, der chinesische Hersteller, vorgestellt hat, das Huawei Ascend Mate. Das überzeugt nämlich mit einem 6,1 Zoll großen Touchscreen. Ich kann mich erinnern, als damals das Samsung Galaxy Note rauskam, da hat der Rovo, der, nicht der Rovo, da hat der Rio damals zum Mo erzählt, das ist kein Smartphone, das ist ein Tablet. Wobei ich sagen muss, naja, wenn dann ein sehr kleines Tablet. Also Tablet geht bei mir schon so bei 7 Zoll los. Wenn es kleiner ist, da hört es dann eigentlich auf mit normalen Webseiten in vernünftiger Darstellung, sodass man damit auch was anfangen kann. Aber 6,1 Zoll geht natürlich schon extrem in Richtung 7. Und das Gerät, muss ich sagen, finde ich einerseits interessant, andererseits würde ich es mir niemals kaufen, weil das ist dann definitiv als Smartphone zu groß. Also ein Samsung Galaxy Note oder Note 2 passt ja problemlos noch in irgendwelche Jackentaschen, Manteltaschen, wie auch immer. Währenddessen 6,1 Zoll, da muss ich ehrlich sagen, das kriegt man ja wirklich nirgendwo unter. Also das wäre mir persönlich zu groß. Ja, definitiv als Tablet zu klein, als Handy zu groß. Display hat eine Auflösung von 1280 mal 720 Pixel. Quad-Core-Prozessor 1,5 GHz ist natürlich auch nicht schlecht und der Akku, der ist natürlich wirklich schon Tablet-like von der Leistung her, nämlich 4050 mAh. Das ist natürlich eine feine Sache. Also da muss ich wirklich sagen, so ansonsten von der Ausstattung sieht mir das alles gar nicht so schlecht aus, aber Huawei will wohl seine neuen Geräte erst gegen Jahresmitte auf den Markt bringen, zumindest in Europa. Das wiederum finde ich ein bisschen spät. Das Ascend D2 mit Full HD und 13-Megapixel-Kamera haben die Chinesen auch noch vorgestellt. Ist ansonsten von den Leistungsdaten ähnlich, 1,5 GHz Quad-Core. Akku hat in dem Fall 3000 mAh. Und das Display ist natürlich der Hammer mit 1920, mit 1080 mal 1920 Pixel. Das ist natürlich Wahnsinn. Also das ist wirklich sehr, sehr gut. Und natürlich, wie gesagt, die 13-Megapixel-Kamera auch nicht zu verachten. Sony hat das Xperia Z und das Xperia ZL, wie wir es ja alle schon vermutet haben, auf der Messe neu vorgestellt. Das eine, die Geräte sind ähnlich von der Technik her, Qualcomm Snapdragon S4 Pro mit einer Taktfrequenz von 1,5 GHz, 2 GB Arbeitsspeicher, 16 GB interner Speicher, davon stehen 12 auch für den Anwender zur Verfügung, der Rest wird halt für Betriebssystem und vorinstallierte Anwendungen verbraucht. 5 Zoll Display und die Auflösung hier 1920 mal 1080 Pixel. Da kann man eigentlich auch nicht meckern, muss ich ehrlich sagen. Android 4.1 ist drauf, leider auch nicht 4.2. Beide Geräte sollen im ersten Quartal rauskommen, ab 649 €. Da muss ich sagen, das ist mir langsam alles ein bisschen teuer. Also, dass die Spitzenmodelle so zwischen 500 und 600 € kosten, das ist okay, das ist so. Aber dass wir uns jetzt wirklich in Preisregionen des angemessenen Apfels bewegen, da muss ich sagen, das ist dann wirklich ein bisschen viel. Auch wenn das Gerät mit neben NFC sogar LTE an Bord hat. Aber auch das kann mich in der Hinsicht nicht dazu bewegen, 650 € für ein Handy auszugeben. Also das ist wirklich ein bisschen heftig. Aber man kann natürlich darauf hoffen, dass die Geräte im Laufe der Zeit dann noch ein bisschen günstiger werden. Ist ja eigentlich grundsätzlich auch mit zu rechnen, denke ich mal. Und insofern muss man einfach mal abwarten, wie das Ganze dann im Endeffekt aussehen wird. Oft ist es ja so, gerade bei Android-Geräten oder auch bei Windows-Phones, dass die Geräte schon zum Zeitpunkt der Markteinführung etwas günstiger sind, als der Hersteller ursprünglich den Verkaufspreis eigentlich vorgesehen hat. ZTE, der Konkurrent von Huawei auf dem chinesischen Markt, der auch immer mehr den Weg nach Europa findet, hat das Grand S vorgestellt. Das ist ein 5-Zoll-Handy mit Full-HD-Display, Quad-Core und LTE. Sicherlich auch ein spannendes Gerät, zumal ZTE vor allen Dingen auch dafür bekannt ist, relativ günstige Geräte auf den Markt zu bringen. Insofern könnte ich mir vorstellen, dass das dann auch ja, preislich spannend sein wird. Ob das Gerät in Deutschland erhältlich sein wird, dazu hat der Hersteller allerdings bisher noch nichts gesagt. Das muss man einfach abwarten. Ansonsten sehen wir hier auch einen 5 Zoll Touchscreen mit 1920x1080 Pixel, Snapdragon S4 Pro Prozessor, 1,7 GHz, hier sogar die Taktfrequenz, und der Arbeitsspeicher liegt bei 2 GB. 16 GB der interne Speicher und MicroSD-Karten können natürlich auch verwendet werden. Android 4.1 Jelly Bean ist an Bord. Das ist momentan der Standard LTE. Da weiß man allerdings die Frequenzbereiche noch nicht. Muss man mal sehen. Ist ja dann auch für uns insofern erst dann relevant, wenn bekannt ist, ob und wenn, dann wann das Gerät dann auch in Deutschland auf den Markt kommt. Also ich muss sagen, es war doch das eine oder andere spannende Gerät dabei. Und für mich eigentlich das Highlight ist wirklich das Tablet von Acer, weil, wie gesagt, für 119 Euro, dass man da heute schon ein Markenhersteller-Tablet mit 7 Zoll bekommt, das ist wirklich mal ein Wort. Das war's dann von meiner Seite für diese Woche. Ich wünsche euch was und gebe zurück zum Rio. So, vielen Dank an den Markus für den schönen Bericht über die CES-Sachen. Ich habe jetzt auch noch etliches davon. Muss euch gerade eben sagen, ich habe den Podcast eben schon fertig gehabt und hab dann gesehen, dass meine dreiviertelstündige Quatsche nicht richtig aufgezeichnet wurde. Und jetzt mache ich das nochmal. Ja, das zweite Mal heute. Ich hoffe, ich kann mich noch genauso begeistern wie beim ersten Mal. Ja. Weil ich muss das alles jetzt nochmal machen. Aber egal, zu den CES-News, insbesondere zum Asus Cube, da hat sich die Meinung in meinen letzten 5 Minuten nicht geändert, denn es ist nicht auf dem Niveau von dem Nexus 2. Es war ja mal in der Diskussion, dass das eventuell der Nexus Q-Nachfolger sein wird. Das war allerdings nur ein Gerücht und das hat sich jetzt auch nicht bewahrheitet. Das kann man definitiv sagen, denn der Asus Cube ist einfach nur ein hässliches, viereckiges Stück Plastik, das einfach billig wirkt und überhaupt nicht an die Verarbeitungsqualität vom Nexus Q herankommt. Soll's auch nicht, weil das Ganze nämlich auch auf Google TV basiert, also nichts mit dem Nexus Q gemeinsam hat. Weder bei der Software noch vor allem nicht bei der Hardware. Man kann zwar über Geschmack streiten, aber dem Teil sieht man das Billigsein an. Leider ist es aber nicht ganz so billig, weil mit sage und schreibe 149 Dollar ist das Ganze nicht mehr so günstig. Also 150 Dollar, da muss ich sagen, wenn ich mir das Teil angucke, also unter 99, also unter 100 Dollar auf jeden Fall, 99 Dollar. Und selbst dann wäre das noch fraglich, ob man angesichts dessen das kaufen will. Also das ist ein Teil, das verschwindet auf jeden Fall hinterm Fernseher. Das will man nicht im Wohnzimmer haben. Also das ist meine Meinung jedenfalls. Ne? Dann eben die Hardware, Google TV Version 3. Ich weiß noch nicht genau. Ich war ja immer skeptisch gegenüber dem Google TV, anscheinend zu Recht, weil so richtig eingeschlagen hat es noch nicht. Aber also so meine Anfangseuphorie, das ist dann ziemlich schnell, wurde das, ist die dann verflogen, ja, und da habe ich das Ganze realistischer gesehen. Von der Ausstattung her ist halt ein USB-Port ist da dran, klar, HDMI-In, HDMI-Out für das Durchschleifen, was ja normal ist bei Google TV, damit eben das Bild von dem Google TV überblendet wird in das TV-Bild. Marvel Armada 1500 Chipset mit 1 GB RAM, 4 GB Flash-Speicher, da könnt ihr euch auch schon sehen, dass hier High-End-Kunden nicht angesprochen werden damit. 4 GB ist sehr, sehr wenig für sowas. Aber umso mehr tut es mich halt verwundern, dass auch die Low-Price-Kundschaft hier wohl nicht angesprochen wird. Ich meine, 150 Dollar, Entschuldigung, also dafür kriegt man sogar von der Konkurrenz schon günstigere Sachen. Ja, wenn es nur billig billig sein soll, ist das eben auch nicht der richtige Kandidat. Ja, weil dann müsste schon deutlich billiger sein als 99 Dollar, wie das Konkurrenzprodukt eben. Ja, und das funktioniert auch ja mal einigermaßen. Ja, muss man fair bleiben. Also 99 oder 150 gebe ich für das Teil auch nicht aus. Ich würde auch keine 99 ausgeben. 59, 69 wäre da hier vielleicht dann eine Frage. Ich bin mal gespannt, ob es seine Abnehmer findet, aber ich warte immer noch auf einen würdigen Nachfolger vom Nexus Q, ja, mit genialem Design, Preis irrelevant, ja, sage ich ganz klar und offen, irrelevant. Wenn das Teil so genial aussieht wie der Nexus Q, dann zahle ich dafür auch was. Ich muss Musik hören und Videos streamen von meinem von Play Movies und mehr will ich nicht, mehr brauche ich nicht und es muss super einfach zu bedienen sein mit meinem Android fernsteuerbar, so wie der Nexus Q. Ich will Nexus Q. So. CES, ebenfalls Nvidia mit eigenem Android Handheld und das hat mich wirklich überrascht, dass Nvidia hier einen eigenen eine eigene tragbare Spielekonsole zeigt. Hätte ich es nicht gedacht, weil wir schon von schlimmem Design gesprochen haben, vom Asus Cube, muss ich sagen, ja, kommt in die gleiche Kategorie. Ich hoffe, dass das nur ein so ein Prototyp ist und das Design nochmal überarbeitet wird. Das ist ja schlimm, das ist ja grottenhässlich, das Teil. Das sieht aus wie ein Xbox-Controller mit angepapptem Display. Und also das soll gegen das Arcos Gamepad offenbar anstinken. Das Arcos Gamepad sieht aber schon mal sehr viel wertiger aus. Klar, es ist Nvidia. Es ist ein Nvidia-Gerät. Project Shield nennt sich das Ganze. Und daher, allein schon wegen dem Namen her, hat es wahrscheinlich deutliche Vorteile gegenüber dem Arcos auf dem Markt. Dennoch, alles, was man bisher gehört hat über das Project Shield, haut mich nicht so von den Socken. Das Arcos Gamepad ist recht gut verarbeitet, hat die revolutionäre Key-Mapping-Funktion. Ja, das hatte ich schon mal verlinkt, ein Video in einer älteren Podcast-Folge, Uncast-Folge. Und ja, da muss ich sagen, das ist phänomenal. Da kann man jedes Touchscreen-Display-Spiel, jedes Touchscreen-Spiel, Touchscreen-Display, das ist doppelt gemuppelt, wie LCD-Display. Also, auf jeden Fall kann man damit jedes Touchscreen-Spiel spielen damit, weil man die Tasten auf dem Gamepad frei zuordnen kann, jede Geste und jede Funktion auf dem Touchscreen. Und da ist wirklich, das ist ein Riesenvorteil, wie das bei dem Project Shield aussieht, das kann ich nicht sagen. Ich befürchte halt, dass Arcus wie immer ein Schattendasein fristet, ungerechtfertigt, weil eben so ein großer Name wie Nvidia da mitspielt. Die Daten von dem Arcus Gamepad sind auch sehr, sehr gut und ja, hat Marke drauf, während man ja bei dem Project Shield da mit diesem Steam kämpfen muss, was Nvidia hier dann prominent in Szene setzt auf diesem Gamepad, wirklichen Game-Controller. Und ja, ich habe auch hier einen Artikel verlinkt mit Video, könnt ihr euch mal anschauen. Die amerikanischen Kollegen sind natürlich vollauf begeistert, ja, von dem Nvidia, von Arcus kennen die ja sowieso nichts. Aber also sieht wirklich so aus, ob Arcus mit dem Gamepad hier erstmal das bessere Gerät, auf jeden Fall das schönere Gerät anbietet, nur das Geschmackssache. Weil wir bei Arcus sind, Arcus bietet jetzt auch das Family Pad 2 an. Das Family Pad 2 ist ein verbessertes Family Pad, das in Großbritannien verkauft wurde, hat jetzt 1,6 GHz Cortex A9 Prozessor und 16 GB Speicherplatz. Es ist ganz okay, ist ausreichend. Bietet ein 13,3 Zoll IPS Display mit einer etwas kleineren Auflösung, 1280x800 Bildpunkte, aber wir haben ja gerade letzte Woche drüber gesprochen und da wird auch noch was in der gesagt in dem Community-Bereich, dass eben die niedrigere Auflösung gar nicht mal so schlecht manchmal ist. 1280x800 Bildpunkte sind zwar etwas wenig für 13,3 Zoll Display, aber dennoch würde ich sagen, angemessen für die Art von Tablet, für die Zielgruppe, die das ansprechen soll. Ja. Family Tab, wie der Name eben schon sagt, oder Family Pad, da ist klar, wo das abzielt hin. Ja. Und immerhin kommt es mit Jelly Bean Und das scheint ein ganz gutes Ding zu sein. Ich werde das auch nochmal, sobald ich es in die Finger kriege, hier genauer vorstellen im Uncast. Also ich muss sagen, Arkos in letzter Zeit drängen die richtig mit genialen Sachen auf den Markt. Arkos ist bei mir so diese verkannte Top-Schmiede, ja, sage ich mal, was die für Ideen haben und auch tatsächlich umsetzen. Die anderen reden immer nur so viel, die reden immer nur so viel. Dieses Project Shield, ja, schön, wann kann man das kaufen? Ja, das Arkos Tab, das Arkos Gamepad, das kann man jetzt kaufen, sofort, kann man sofort bestellen bei Amazon. Ja, super günstig, super schnell, vorhanden. Ja, das sind so Sachen. Arkos macht einfach auch die Sachen, die sie hier ankündigen und zeitnah. Displays sind zwar immer so eine Geschichte, deswegen sage ich immer angucken, bevor man es kauft, aber auch das hat sich in letzter Zeit doch deutlich gebessert. Die haben richtig schöne, geniale, schnieke Tablets rausgebracht, die sehen auch optisch gut aus, nicht so wie die alten Dinger. Und die wachsen also wirklich mit Android richtig hoch. Die haben von Anfang an Android eingesetzt. Wirklich, als es noch überhaupt keine anderen großartigen Tablets gab mit Android. Ich glaube sogar, das war so ziemlich das, ja, das war das erste Android-Tablet, wenn ich mich richtig entsinne. Da war das noch gar nicht offiziell freigegeben für Tablet-Funktionen, das Android-Betriebssystem. Und da wurde das schon eingesetzt. Und das merkt man auch. Die sind richtig mit Android groß geworden. Ja. Und deswegen ist halt natürlich hier Akkus bei mir auf jeden Fall ein großer Sympathievorsprung. Ja, Panasonic hat auf der CES auch etwas gezeigt, wo ich erwähnenswert finde. Und zwar das ToughPad 7 Zoll JTB1. Und das, wie der Name schon vermuten lässt, ist ein ziemlich robustes Tablet, wie auch die Book-Reihe. Und hier wird Wert gelegt eben auf Zuverlässigkeit. Entsprechend fallen die Daten aus. Wobei man muss sagen, ein Dual-Core 1,5 GHz ist endlich mal ein schönes Outdoor-Gerät, wo auch vernünftig Sachen hat. Hier im Artikel leider ein Fehler, 16 GB ROM steht da. Ist euch das schon mal aufgefallen, dass in letzter Zeit die Anbieter ständig oder ich weiß nicht, ob es die Seiten sind oder die Anbieter, die reden von ROM, die meinen aber Flash-RAM. Und der Hauptspeicher 1 GB RAM. Ja, da kommen die anscheinend durcheinander. Also 16 GB Flash-Speicher, 1 GB RAM und eine Micro-SD-Karten-Einschubmöglichkeit ist auch vorhanden. Das Ganze arbeitet von 14 Grad bis 122 Grad Fahrenheit. Kann man auch mal hinfallen lassen, ist also schlaggeschützt. Das Display 1024 mal 600 Bildpunkte Auflösung. Auch hier wurde zugunsten von einem robusten Display lieber auf etwas Auflösung verzichtet. 1,3 Megapixel Kamera vorne. Hinten eine 13 Megapixel Autofokuskamera. Sehr schön. Ja, 13 Megapixel auf dem Tablet. Wahnsinn. Batterielaufzeit 8 Stunden. Das verwundert einen nicht, denn ein 5720 mAh Akku ist verbaut, der auch austauschbar ist vom Benutzer. Was will man mehr? Ja. Tolles Teil für Geocacher, perfekt, ja. Damit könnte man endlich den ganzen Papierwirrwarr hinter sich lassen und könnte hier das als Paperless Geocaching endlich mal vernünftig mitnehmen, großes Display und alles. Und ja, da ist nicht so schlimm, wenn es mal drauf regnet oder wenn es mal hinfällt. Ja, wunderbar, toll. Nur eins wird den Geocacher abschrecken: der Preis. 1.199 Euro, nein, Dollar kostet das Ganze. Spielt eigentlich schon keine Rolle mehr. Und damit muss man sagen, sind eben die meisten Leute hier schon raus aus dem Rennen, weil, also ich würde es auch nicht machen, ja. 1200 Dollar für so eine Sache, nö. Auch wenn es toll ist, auch wenn es super stabil ist, aber nee. Sorry, sorry. Ist zu viel. Aber ich glaube, ich bin auch nicht so die Zielgruppe und die Geocacher sind sicherlich auch nicht die Zielgruppe für das Teil, sondern eben Leute, die außen arbeiten, draußen arbeiten und eben das hart für einen Business-Einsatz brauchen. Damit meine ich Business nicht die Typen mit den Aktentaschen, sondern vielleicht Leute, Architekten etc., die auf der Baustelle zugange sind oder Wald-, Forstarbeiter etc. etc., die eben im Freien arbeiten müssen unter allen möglichen Bedingungen. Und das merkt man schon, dass es für diese Leute gedacht ist. Okay, Nokia hat auch noch eine Bombe platzen lassen, kurz vor der CES, beziehungsweise eigentlich war es der Stephen Elop. Der hat nicht mehr 100% ausgeschlossen, dass eventuell mal Nokia mit Android kommen könnte, also Nokia-Geräte mit Android. Das deutet natürlich darauf hin, dass Nokia vielleicht jetzt endlich mal langsam aber sicher aufwacht, zumindest dieser Elop. Denn zu so einer Partnerschaft mit Microsoft ist ja alles schön und gut, nur irgendwann sollten die mal wieder anfangen, Geld zu verdienen. Und das sehen wohl auch dann die Aktionäre so. Ja, die finden das nämlich nicht lustig. Und ja, deswegen gibt es jetzt so eine Art Richtungswandel vielleicht. Ja. Nokia hat das zwar dann schon wieder ein bisschen abgemildert. Ja. Und hat so dargestellt, dass es eigentlich so Fragen waren, ja, was man eben, dass man sich eben immer wieder fragt, wohin geht die Entwicklung, ja, welche Rolle spielt HTML5 und welche Rolle spielt dann Android in der Zukunft? Und dass sie halt in die Zukunft da schauen und dann entsprechend Entscheidungen treffen, aber momentan sind sie eben fokussiert auf Windows Phone. Und ja, Android, was für eine Rolle das in der Zukunft spielen wird. Ich würde mal Nokia empfehlen, mal so in die Gegenwart zu schauen. Und dann ist die Zukunft eigentlich ziemlich klar. Und wenn die jetzt langsam anfangen, mal die Zukunft zu begreifen, dann sieht es nämlich bald schlecht aus mit Nokia. Es ist ja eine Sache so, ja. Da kommt so ein System, so ein freies System, ja, und verdrängt Nokia da vom Markt fast, ne? Das geht nicht, ja. Dieses verdammte Android, ja, verdammtes Android. Niemals werden wir mit Android was gemeinsame Sachen machen. Ja, Google, die Bösen, ja. Ja, aber so gewinnt man dann eben, so verdient man kein Geld anscheinend, ja. Das sollten Sie vielleicht doch mal überlegen, ob Sie mal diesen Hass ablegen sollen und stattdessen mal wieder ein vernünftiges System einsetzen, ja. Ich habe nichts gegen Windows 8, aber man hat ja gesehen, dass es sich eben bei weitem nicht so gut durchgesetzt hat oder so gut ankam, wie Microsoft versprochen hat. Und wie auch viele Analysten erhofft haben, ja. Die haben sich da offenbar mitreißen lassen, wie so oft so von Microsoft. Und jetzt tümpelt das so vor sich hin. Ja. Also Frage ist eigentlich immer Android oder iOS? Naja, also Nokia muss sich da jetzt mal was überlegen. Stephen Elop hat es offenbar kapiert, Nokia noch nicht ganz so, also als ganze Firma noch nicht so, aber naja, ich denke, die Aktionäre werden da jetzt noch ein Wörtchen mitreden und vielleicht werden wir dann irgendwann auch ein Nokia-Android-Gerät sehen. So kurz am Rande gibt es jetzt eine kleine Änderung im Play Store, Designänderung, und zwar die Webversion, die hat jetzt den Roboto-Font integriert. Sehr schön, gefällt mir, ganz toll. Stimmiger Abschluss von dem Design, finde ich. Und ja, kommt auf jeden Fall gut an. Dann gab es zusätzlich mit diesem Roboto-Font, ja, auch noch eine weitere Änderung. Ihr könnt euch ja erinnern daran, habt doch mal darüber berichtet, dass es für Top-Entwickler eine Möglichkeit gab, in den Reviews oder Kommentaren, je nachdem, wie man das nennen will, bei den Play Store Reviews, dazu antworten. Aber das war wirklich nur handverlesene Top-Developer. Ja, also ziemlich unfair, ja. So, was sind das? Zwei Klassen, Entwicklergesellschaft oder was? Ziemlich schäbig war das und das hat auch offenbar Google jetzt eingesehen und schaltet jetzt diese Funktion Antworten im Play Store, in den Play Store Reviews für alle Entwickler frei. Sehr schön. Damit können die endlich mal reagieren auf Einträge wie Tracks App, ja, kann nix, ein Stern, whoop. Ja, dann kann dann der Entwickler entsprechend reagieren, mit zum Beispiel, ja, dann hau doch ab, ja, und geh zu iOS, wenn da was nicht passt. So. Ja, das werden sie natürlich so nicht machen, hoffe ich jedenfalls nicht. Aber man könnte zum Beispiel, wenn jetzt Leute mit Programmen nicht zurechtkommen, deswegen eine Ein-Stern-Bewertung geben, dann kann man dann antworten, ja. Zum Beispiel typisches Problem sehe ich so oft, Ein-Stern-Bewertung, ja. Dieses Mistprogramm funktioniert nicht, ja, nach der Installation passiert nichts, Vorsicht, ja, Schadsoftware, Malware, installiert sich im Hintergrund, läuft und ist aber nicht zu sehen, kann ich nicht mehr deinstallieren, alles Mögliche, ja, furchtbar. Und dann hat eben der Entwickler die Möglichkeit zu sagen, ja, dann geh mal in die Widget-Sektion und guck da mal, da ist es drin, ja, und dann funktioniert das auch, dann kannst du auch was sehen, ja. Oder sag einfach, wenn du zu blöd bist, für ein Widget zu benutzen oder weißt, was ein Widget ist, dann mach bitte kein Ein-Stern-Bewertung. Puff. So. Oh. Aber ich finde es gut, dass es jetzt eben die Möglichkeit gibt. Somit kann man schon einige Missverständnisse gleich bereinigen, ohne dass dann so andere Leute dann eben verunsichert werden. Keyboard. Da gibt's jetzt ein neues Keyboard für das Nexus 7 und für andere Tablets. Geht über Bluetooth. Kann man also eigentlich an jedes Tablet anschließen, beziehungsweise mit jedem Tablet benutzen. Und da ist die Frage, warum noch ein Keyboard. Es sieht schön aus. Es ist aus Aluminium. Es sieht also mal wertig aus zumindest. Hat mit dem Akku, das drin ist, immerhin 55 Stunden dauerhafte Benutzung am Stück oder eben 60 Tage Standby-Zeit. Das ist für die meisten Fälle ausreichend. Das Nexus 7 passt optimal rein. Das heißt, da ist so eine Rille, wo man das reinstecken kann und dann wird es auch gleich als Halter benutzt. Ja. Wenn man ein anderes Tablet hat, kann man das natürlich auch anders da positionieren. Das Tablet funktioniert trotzdem, ist ja ein Bluetooth-Gerät. Und das Ganze kostet tatsächlich unter $25. Ich habe nachgeguckt, wirklich, und ist zu bestellen. Das finde ich eine ganz tolle Sache. Eins gefällt mir nicht ganz so toll. Es ist kein Touchpad integriert. Da hätte ich lieber nochmal 20 Euro mehr bezahlt und hätte dann ein Touchpad gehabt, weil wenn man eine Tastatur benutzt, dann braucht man auch ein Touchpad, also so einen Mausersatz. Ja, das finde ich ist unabdingbar dafür. Ja. Weil wenn das da eine Halterung ist, dann muss man auf dem Display rumwischen, das gefällt mir überhaupt nicht. Das Ganze lässt sich fürs Nexus 7 übrigens dann auch als Schutz benutzen. Das heißt also, das Nexus 7 kann da reingeklappt werden, reingesteckt werden und ist dann also ein Cover auch für das Nexus 7. Das alles für unter $25, das ist fast zu schön, um wahr zu sein, aber es gibt's tatsächlich und das finde ich eine ganz, ganz tolle Sache. Also wer schon immer ein Keyboard gesucht hat für sein Tablet, der könnte sich das mal angucken. Bei Panasonic, da wurde jetzt das endgültige Aus für Smartphones in Deutschland und so wie es aussieht auch in ganz Europa bekannt gegeben, das endgültige Aus. Es war schon abzusehen, dass Eluga Power, damit wollte Panasonic wieder Fuß fassen in unserem Markt, aber es ist kläglich gescheitert, muss man schon sagen. Schade eigentlich, denn es war ein sehr, sehr gutes Gerät. Und es wurde sogar geupdatet. Es kam mit 2.3 raus und hat immerhin die Version 4.0.4 bekommen. Ja, Ice Cream Sandwich. Da könnte sich mancher Hersteller eine Scheibe davon abschneiden. Aber es hätte nicht sollen sein. Meiner Meinung nach die fehlende Werbung. Ja. Panasonic ist zwar eine große Marke, aber eben im Handybereich bei uns absolut uninteressant erstmal. Da muss man mit Werbung die Leute erstmal darauf aufmerksam machen, dass es hier ein geniales Android-Handy gibt, das man auch mal in die Badewanne fallen lassen kann, ohne dass es kaputt geht und trotzdem so schön aussieht, als ob ein Designer aus Paris das persönlich entworfen hätte. Ja, das waren tatsächlich also wasserfest. Ja, unglaublich eigentlich. Aber man hat eben nichts davon gehört. Ja. Niemand hat davon gewusst. Und auch wenn wir vielleicht hier im Android, im Uncaster was davon gesagt haben und die Leute, die den Uncast hören, die haben das bestimmt auch mitbekommen. Aber die normale Leute, die man eben braucht, um eine gewisse Stückzahl abzusetzen, die haben davon gar nichts gewusst. Die haben es gar nicht wahrgenommen, dieses Handy. Und Panasonic hätte dann müssen eben die Werbetrommeln rühren, dass es kracht, ja. So ist es halt, aber gut, im Nachhinein ist man immer schlauer. Panasonic macht jedenfalls den Cut jetzt und sagt, wir probieren es nicht nochmal. Und wir konzentrieren uns auf den Heimatmarkt, also Japan. Dort hat Panasonic einige Erfolge zu verbuchen mit den Android-Geräten. Und ja, das ist dann eben das Aus für Panasonic-Handys in Europa. Dropbox hat seine App verbessert mit verbesserter Photosharing-Funktion. Also die Galerie ist ja schon vorher eingeführt worden. Das sieht alles ganz, ganz toll aus und so. Und jetzt kann man auch ganz leicht von Dropbox Bilder verschicken an Leute, an Google Plus etc. etc. Per Link. Man kann sogar in die Zwischenablage kopieren. Ja, der Link, sehr schön, und kann es dann einfügen, wo man will, per Text passt. Also ganz, ganz toll. Und auch optisch wurde das sehr schön umgesetzt. Das einzige große Problem ist, warum sollte man Dropbox nehmen, für seine Fotos zu verwalten? Ich verstehe es nicht genau, weil bei Google Plus Fotos kann man zumindest mal, wenn die auf 2048 Bildpunkte hochgeladen werden, unbegrenzt Speicher nutzen und nicht nur die teuren Dropbox Angebote nutzen. Das ist ja, ich hab das ja schon öfters angesprochen, ich finde das richtig uninteressant, ja. Die Preise sind nicht akzeptabel, und schon würde ich das auch als Backup nehmen für die Fotos, als zusätzlich nochmal zu Picasa. Mit Picasa lade ich dann die 2048 Pixel Bilder automatisch hoch per Google Plus Auto-Upload, und mit Dropbox lade ich per Auto-Upload eben dann die Vollversion hoch zu Archivierungszwecken. Nur das geht eben so leicht nicht, wenn man auch die Videos damit einberechnet, weil das ist schneller voll, als man denkt. Ich habe das jetzt ungefähr ein halbes Jahr mal gemacht, und dann sind 3,5 Gigabyte weg. Und das ist ja, das geht so nicht. Ja, das ist, da muss ich sagen, bietet Picasa einfach mehr und eine vollkommene Integration mit Google und Google Plus. Und da lohnt sich das dann schon eher. Dennoch ist es eine interessante Sache, weil immer mehr Hersteller Fremdanbieter eben Dropbox auch integrieren. Das ist eine gute Taktik von Dropbox, hier auf die App-Programmierer und auf die Hardwarehersteller zu setzen. Das hat auch Polaroid umgesetzt. Polaroid hat ja die schon mal angesprochene Android-Kamera jetzt tatsächlich vorgestellt auf der CES. Und da haben die auch ein Dropbox Client quasi integriert und mit Dropbox auch hier wieder mal so ein Joint Venture geschlossen, dass eben hier das übertragen werden kann, direkt von der Kamera an Dropbox oder auf Dropbox. Und die Daten von der Polaroid-Kamera sind sehr interessant. Man hat hier einen 18-Megapixel-Sensor eingebaut, ein richtiges Objektiv, zu dem sage ich gleich noch was. HD-Video-Recording ist möglich. Ja, und der Micro-SD-Karten-Slot ist mit drin. Und mitgeliefert wird ein 10 bis 30 mm F3.0 3.0 bis 5.6 Attachment. Und das bedeutet, das Objektiv ist schon mal für die meisten Sachen normal Point-and-Shoot geeignet. Das ist auch eine Point-and-Shoot-Kamera. Nur die Besonderheit ist, das Objektiv kann man abmachen. Und kann ersetzt werden durch andere Objektive. Damit ist natürlich ein bisschen mehr, auch wenn es keine Spiegelreflexkamera ist oder ähnliches, kann aber die Kamera für noch mehr Bereiche eingesetzt werden als eine normale Point-and-Shoot mit festem Objektiv. So kann man zum Beispiel ein Zoom-Objektiv dran machen oder eben ein besonders weites Objektiv, und kann dann entsprechend die Aufnahmen verändern. 4.1 Jelly Bean ist drauf auf der Kamera. Preis zu teuer. Ja, ich habe ja gesagt, unter 200 €, $200 muss die Kamera liegen. Hier liegt es bei $350. Ein bisschen, wie gesagt, wird es schmackhaft gemacht durch das wechselbare Objektiv. Ist auch billiger als die ganze Konkurrenz Kameras mit Android. Aber ich finde es halt immer noch zu teuer. Normale Point-and-Shoot ohne Android drauf kostet eben wesentlich weniger, und für was anderes ist es ja auch eigentlich nicht gedacht. Es ist eine Kamera. Naja, man kann drauf spielen, ja, man kann andere Android-Apps drauf laufen lassen, aber dafür habe ich das Handy, dafür habe ich ein Tablet, dann brauche ich das nicht nochmal eine Kamera. Ich finde es gut, dass die Kamera das Android-System nutzt, weil man da eben mehr Möglichkeiten hat zum Fotosharing beispielsweise. Ja. Das dürfte auch der Hauptgrund sein. aber oder dass man zum Beispiel eben nicht den Akkuverbrauch vom Android-Handy. Aber insgesamt gesehen muss ich sagen, ist es dann eben für den Preis nicht lohnt für mich. Ja, also das ist einfach dafür 350 Dollar, dann kriegt man schon eine bessere Kamera dafür. Und ja, wobei die offenbar wirklich nicht schlecht ist, die Objektive, die haben es mir angetan. Ja, dann komme ich mal zu der Community. Und da haben wir zuerst mal einen Kommentar vom Thilo wegen dem Auflösungswahn. Ja. Er schreibt da: Bezüglich der 1080p Display sehe ich das genau wie Rio, völliger Quark. Ich behaupte, dass ein HD 720p Display ideal für Handys ist. Gerade bei den 4,7 Zoll Geräten sehe ich einen riesigen Unterschied zu 800x480. Allerdings kann ich bei HD absolut keine Pixel erkennen. Hier ist alles knackscharf. Ich sehe eher die Nachteile von 1080p. Beim iPad 3 musste der Akku nahezu verdoppelt werden, um gerade mal die Laufzeit des iPad 2 zu erreichen. Durch die ganzen Ränder um die Pixel muss die Hintergrundbeleuchtung viel heller leuchten. Entsprechend geht der Akku schneller runter. Hinzu kommt der Performanceverlust. Von den neuen Geräten wünsche ich mir viel lieber eine Konzentration auf die Akkulaufzeit. Hier sind leider Firmen wie Huawei die Vorreiter. Die neuen Modellen wurden alle mit größer 3000 mAh angekündigt. Da kann das Gerät lieber 10 bis 20 Gramm schwerer oder 1 mm dicker sein. Das neue Sony-Gerät klingt interessant. Mal sehen, wie sich ein 2300 mAh Akku mit 1080p schlägt. In der Tat, das wird sehr interessant mit dem Sony-Gerät. Ich glaube, das wird, wobei Sony sehr stromsparend ist, ja, von der ganzen Elektronik her. Bin ich auch mal gespannt, wie das wird damit. Ansonsten richtig etwas, was ich gar nicht beachtet habe, die Akkulaufzeit. Auch die wird geringer durch eine sinnlos hohe Auflösung. Ja, nicht nur die Performance geht runter, sondern eben auch die Akkuleistung. Wegen dem Display, wie hier der Thilo schon richtig gesagt hat, aber auch natürlich wegen dem hohen Performance-Verlust. Wenn der Prozessor mehr arbeiten muss, dann wird auch mehr Energie benötigt. Man kann das so ein bisschen kompensieren, ja, mit den neuen Prozessorentypen, aber trotzdem, ja, mehr Leistung ist gleich mehr Energieverbrauch. Und zusätzlich eben dieses Display mit der helleren Beleuchtung. Ja, mehr Pixels müssen angesteuert werden und so weiter und so weiter. Da ist dann auf jeden Fall auch ein höherer Akkuverbrauch hier gegeben. Ja. Und da danke an den Thilo für den Hinweis. Das habe ich irgendwie total übersehen, aber da hat er vollkommen recht, wie ich finde. Und deswegen soll man vielleicht nicht immer nur auf diese Pixelschlacht setzen. Ja, mein Tablet hat aber größere Auflösungen, so weil, oder mein Handy, vor allem bei den Handys. Ja, beim Tablet könnte man ja vielleicht noch den einen oder anderen Sinn darin erkennen, ja, wenn es ein großes Display ist. Aber beim Handy-Display mit 1080p, da kratze ich mir schon manchmal an den Kopf und sag, also, ja, gucken die Leute mit einer Lupe drauf oder wie? Also die Tastaturgröße ja, bei dem Nexus 4, das ist für den Mike ein komisches Problem, ja, sehr seltsam. Ich habe den Screenshot, den er gepostet hat, mir auch angeguckt und muss sagen, ja, habe ich so auch noch nicht gesehen. Hier schreibt er: Ich habe seit gestern nun mein Nexus 4 bekommen und mir ist aufgefallen, dass die Tastatur, wenn sie aufgeht, erst normal groß ist und sobald man anfängt zu tippen, sie ein Stück kleiner wird. Weiß da jemand, welchen Sinn das hat? Ich weiß nicht, ob das jetzt normal ist. Ich kann es leider nicht nachkontrollieren bei mir. Also auf dem 4.1.2 am Nexus S passiert das nicht mit der Tastatur. Da bleibt sie also gleich groß. Auch der Stefan schreibt, sowas habe ich noch nicht bei meinem N4 beobachtet. Und auch der Tilo schreibt da sehr strange, bei uns wird auch nichts kleiner. Also, ich bin da auch etwas perplex. Die Screenshots sind schon sehr komisch. Also, da wird dann eben dieses rechteckige, die rechteckige Tastengröße dann auf einmal viereckig und eben das gesamte Feld kleiner gemacht. Das wäre mir jetzt neu. Ist da vielleicht eine fremde Tastatur noch installiert, eine Third-Party-Tastatur, die sich dann irgendwie überschneidet und da einsetzt beim Tippen? Ansonsten kann ich es mir das eigentlich nicht erklären. Vielleicht weiß noch jemand anderes Bescheid darüber, ob das bei dem Nexus N4, beim Nexus 4 normal ist. Oder irgendwie unter besonderen Umständen auftritt, oder ob das eine Einstellungsgeschichte ist beim Keyboard. Dann gibt's noch ein Problem, oder was heißt ein Problem? Ein Gesuch von mit dem AirPlay, Android in AirPlay. Der Marcel schreibt: Hallo Community, ich bin vor kurzer Zeit auf die Möglichkeit gestoßen, meine Inhalte von meinen Android-Geräten, Tablet und Handy per AirPlay mit entsprechenden Apps Twonky Beam, Double Twist, Play 2 zu meiner Dreambox, PS3, Sonos-Lautsprecher zu beamen. Das funktioniert soweit auch super, aber leider funktioniert die Übertragung immer nur auf ein AirPlay-Gerät. Ich würde mir gerne mehrere AirPlay-Lautsprecher zulegen und damit die ganze Wohnung gleichzeitig beschallen. Hat hier jemand eventuell bereits Erfahrung gesammelt, ob es mit Android in Verbindung mit AirPlay möglich ist, mehrere Lautsprecher gleichzeitig anzusprechen? Laut Google kann es wohl das iTunes 11, aber will meine Android-Geräte unter keinen Umständen mit sowas ersetzen. Und bis Miracast soweit ist, wird es wohl noch einige Zeit benötigen, oder? Ja, also das stimmt, Tatsache. Das wird sicherlich noch ein bisschen dauern mit Miracast. Ist auch noch relativ unsicher. Aber es gibt vielleicht eine Möglichkeit, über DLNA das mal zu probieren. Ja? DLNA ist eigentlich ein ziemlich weit verbreiteter Standard dafür. Also auf jeden Fall kann die PS3 DLNA. Samsung-Handys haben den AllPlay, heißt das, glaube ich, AllPlay-Client und Server direkt integriert in allen Geräten, dass auch hier ein DLNA-Server direkt zur Verfügung steht, für eben PS3 etc. zu verbinden. Ob die Dreambox sowas hat, weiß ich jetzt nicht. Die Sonos-Lautsprecher kann ich leider auch nicht sagen. Aber vielleicht wäre das eine Möglichkeit, einfach über DLNA zu gehen. Ja. Und da vielleicht entsprechend umzukonfigurieren. Wenn jemand noch andere Ideen hat oder wie er das vielleicht dann doch mit AirPlay lösen kann, ich habe hier natürlich den Beitrag von Marcel verlinkt und das wäre auch sehr interessant zu wissen. Dann Tablets mit Videoausgang, da fragt der Mario danach: Welche Tablets haben noch einen Videoausgang oder einen USB-Ausgang, so dass man einen Beamer anschließen kann? Oder irgendeinen anderen Ausgang? Kann das Nexus 7 sowas? Leider kann das Nexus 7 dieses nicht. Der hat keinerlei Anschluss für Video, weder normalen Videoausgang noch HDMI. Der Steve K. schreibt richtig: Meines Wissens nach haben alle Samsung-Tablets HDMI-Ausgänge. Da ich aber keines davon besitze, lasse ich mich gerne korrigieren. Also ich weiß noch nicht, ob wirklich alle haben, aber die meisten auf jeden Fall. Selbst mein altes Galaxy 7 Zoll P1000 hat eine Möglichkeit, mit dem Adapterkabel, das es gibt von Samsung, einen richtigen HDMI auszugeben, beziehungsweise sogar Video. Einige Asus-Geräte haben ebenfalls HDMI-Ausgang und wenige davon auch einen Ausgang für normal Videosignal an, mit Adapter natürlich. Das wäre vielleicht für den Beamer am interessantesten, denn ansonsten muss er ja gezwungenermaßen HDMI-Ausgang Eingang haben. Sonst wird's ganz kompliziert, dann braucht man nämlich nochmal einen Adapter von HDMI auf zum Beispiel CVBS oder Ähnliches, ja, und das wird richtig teuer umständlich. Also, Asus haben HDMI und eventuellen Videoausgang und die meisten Samsung-Tablets haben ebenfalls HDMI-Ausgänge, falls HDMI funktioniert. Ansonsten, die viele neue Tablets haben HDMI-Ausgang, das N7, Nexus 7 wahrscheinlich aus Kostengründen eben nicht, ne, weil das sind ja wieder Haufen Lizenzen fällig und Patente wollen ja auch bezahlt werden. Ne? Jo, das war's dann bei der Community und jetzt komme ich nochmal zur App der Woche. Das ist bei mir diesmal Memoirs. Memoirs, ein Tagebuchprogramm, das ziemlich umfangreich ist. Ich bin also hier lange auf der Suche gewesen. Um es gleich vorweg zu sagen, das ist nicht für ein öffentliches Tagebuch auf Facebook zu führen. Man kann zwar auch auf Facebook vielleicht ja das ein oder andere sharen, wenn man unbedingt will, aber das ist ja, über E-Mail, SMS, Twitter, Buzz, Facebook, Google Plus, ne? Klar. Aber dafür ist es nicht gedacht. Das ist eigentlich schon ein privates, klassisches Diary, ne? Tagebuch. Und das strotzt nur so mit Funktionen, was ich sehr, sehr schön finde. Man kann Bilder anhängen, Audiodateien einbinden, direkt aufnehmen. Also man kann da richtig auch zum Beispiel was sagen davon. Man könnte theoretisch sogar hier das ganze Tagebuch aufsprechen und einfach nur so einen Eintrag machen. Man kann seine Stimmung per Smileys einstellen, ja, je nach Post. Es kann angefügt werden und wird auch standardmäßig so gemacht, dass die momentanen Wetterverhältnisse an dem Datum des Eintrags, die Mondphasen werden automatisch sogar berücksichtigt. Geolocation, ja, mit Höheangaben und Adresse kann man auch manuell einstellen, wenn man gerade für einen anderen Ort das schreiben möchte. Also ich war zum Beispiel dort und dort gestern, dann kann man das gleich markieren, wo man denn war, ja, damit man das gleich weiß. Und so weiter und so weiter. Also unglaublich viele Funktionen, die man hier hat, da werden die meisten Anforderungen zufriedengestellt. Dann, klar, Backup, ganz, ganz wichtig bei einem Tagebuch. Nichts ist schlimmer, als wenn man das Tagebuch komplett verlieren würde, ja, außer vielleicht das Fotoalbum. Man kann die Bilder beispielsweise exportieren auf Google Picasa zum Backup. Google Documents kann man die Texte exportieren oder komplett eine Two-Way-Synchronisation, ja, machen mit Google Spreadsheets beispielsweise. Und wer jetzt nicht unbedingt seine privaten Tagebücher da irgendwie so hochladen möchte, da gibt es natürlich dann auch die Möglichkeit, das Ganze auf die SD-Karte zu sichern, beziehungsweise in den internen Speicher des Gerätes. Und da könnte man vielleicht als Tipp dann sagen, okay, wenn man das abspeichert, also Backup macht, auf den Computer übertragen, dieses Backup, dort verschlüsseln und dann kann man es dort auf dem Computer sicher aufbewahren. Das Ganze kann man dann auch wieder herstellen. Also es ist nicht nur einfach das Backup, sondern es ist auch eine Restore-Funktion natürlich drin. Und damit kann man es dann wieder, also kann man dann am Computer wieder entschlüsseln, übertragen auf das Android-Gerät, importieren und zack, hat man sein Tagebuch drin. Besonders interessant, wenn man eben die Geräte wechselt beispielsweise. Ja. Ja, also das ist meine App der Woche, Memoirs the Diary. Und das Geniale daran ist, dass es vollkommen kostenlos ist. Wer Widgets oder Shortcuts benutzen will, der kann eine separate App zur Erweiterung holen. Im Market zum Beispiel die Widgets kosten 1,49. Ansonsten ist das Programm hier komplett kostenfrei. Und damit ist es bietet so viel, ja. Und man kann wirklich alles machen damit, was man sich nur vorstellen kann. Und es ist schön. Es ist wirklich schön. Und deswegen App der Woche. Damit sind wir am Ende vom Andcast. Und wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Informationen oder eigene Beiträge habt, könnt ihr die mir schicken. Einmal auf oder in der Google Plus Community Uncast, einfach oben in der Suche Uncast eingeben und dann die Community auswählen oder per Mail rio@thenetcast.com. Dort findet ihr auch die ganzen Links und Informationen. Uncast.thenetcast.com, immer an die Mehrzahl denken, thenetcast.com mit S. Und dann bleibt mir nur noch, wie immer, euch eine schöne Woche zu wünschen. Bleibt gesund und haltet die kleinen grünen Antennen steif. Bis nächste Woche. Tschüss!